Die Europäische Union will nicht tatenlos zusehen, falls die Vereinigten Staaten Produkte aus der EU mit neuen Zöllen belegen. In der vergangenen Woche hatte US-Präsident Donald Trump damit gedroht und gesagt, das könne Waren im Gesamtwert von 11 Milliarden Dollar betreffen. Hintergrund ist der Streit um Subventionen für den europäischen Flugzeughersteller Airbus einerseits und seinen amerikanischen Konkurrenten Boeing andererseits. Trump wirft der EU vor, Airbus mit illegalen Beihilfen zu unterstützen. Aus Sicht der EU ist es genau umgekehrt. Also hat die EU-Kommission heute eine Liste mit möglichen Vergeltungszöllen auf US-Produkte vorgelegt, die auf den europäischen Markt kommen. Darunter Videospielkonsolen, Koffer, Tabak oder Fisch. Hier geht es um Waren mit einem Gesamtwert von etwa 20 Milliarden Dollar. Ein Kommissionssprecher stellte in Brüssel allerdings klar, dies sei zunächst nur eine Drohung. Man bleibe offen, sich mit den USA zu einigen. Erst am Montag hatte sich die EU entschieden, mit den USA neue Gespräche über eine Handelsliberalisierung zu beginnen.